G. Übung 4. Termine, Termine, Termine. 4a. Hören Sie und tragen Sie die Termine in den Terminkalender ein. Frau Weber, können wir kurz die Terminplanung für die nächste Woche durchgehen? Gern. Als erstes hätten wir nächsten Montag das Gespräch mit Frau Berges um 9.30 Uhr, richtig? Nicht ganz. Frau Berges hat den Termin auf den Nachmittag verschoben. Auf 15 Uhr. Ah ja, gut. Aber Sie wissen, dass Sie um 16 Uhr bereits die Telefonkonferenz mit unseren Partnern in Japan haben. Ja, ich weiß, aber das passt. Das Gespräch mit Frau Berges dauert sicher nicht länger als eine halbe Stunde. Und dann? Ist der nächste Termin das Meeting mit dem Chef? Ja, am Dienstag, den 26.07. um 11.30 Uhr. Dann Mittagessen mit Herrn Floges im Imperial um 13 Uhr. Habe ich notiert. Und Mittwoch? Am Mittwoch brauche ich den Konferenzraum von 8 Uhr morgens bis 14 Uhr. Ich weiß noch nicht genau, wann die Damen und Herren aus Frankreich kommen. Deshalb sollten wir den Raum länger frei halten. Das sind Ihre Partner von Welco, richtig? Ja, genau. Und wir wollten am Abend zusammen essen gehen. Könnten Sie uns bitte einen Tisch für 8 Personen reservieren? Für wie viel Uhr und wo? Vielleicht im chinesischen Restaurant, um 19 Uhr. Gern. Und am 28.07. fliegen Sie nach Mailand, richtig? Ja, genau. Der Flug ist um 7.20 Uhr. Das heißt, ich brauche das Taxi um 4.30 Uhr. Na, ich glaube, da gehe ich gar nicht erst schlafen. Nein, das lohnt sich wirklich nicht. Gut, ich bestelle Ihnen das Taxi rechtzeitig. Wie lange sind Sie in Mailand? Bis 30.07. Um 18.10 Uhr lande ich wieder in München. Und am Sonntag? Familientag. Dass Sie mir bloß da keinen Termin reinschreiben.